Und hier ist die Berlinale gestern mit einer eisigen Nacht eröffnet worden mit dem Polarexpeditionsfilm Nobody Wants the Night. Heute fahren wir nun im Wettbewerb mit einem Taxi durchs eher warme Teheran und sehen einen Film, den es eigentlich gar nicht geben dürfte. Denn sein Schöpfer, der iranische Regisseur Jafar Panahi, hat Berufsverbot. 20 Jahre lang darf er nicht arbeiten. Der Pass wurde ihm abgenommen und er ist zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Eine Strafe, die jederzeit vollstreckt werden kann. Wie das alles zusammengeht, das soll uns jetzt Anke Lewicke erklären. Sie ist heute ausnahmsweise nicht in ihrer Funktion als Filmjournalistin im Studio, sondern als Delegierte der Berlinale für den Iran. Hallo Anke Lewicke. Hallo Susanne Burg. Erklären Sie uns, wie sieht die Arbeit einer Berlinale-Delegierten für den Iran aus? Ja, seit einigen Jahren fahre ich immer Ende November, Anfang Dezember nach Teheran, weil das ist eine ganz gute Zeit, weil Ende Januar findet in Teheran das große iranische Filmfestival statt. Da wollen die Regisseure natürlich laufen, auch wenn sie eine kritische Haltung zu ihrem Land haben. Es ist dann trotzdem, Kino spielt eine große Rolle und natürlich möchte man, dass die Filme dort gezeigt werden, dass es Diskussionen geht, alles. Und dann ist eben Anfang Dezember in den Schneideräumen unheimlich viel los und ich fahre dann von einem Schneideraum zum nächsten. Ich glaube, viele Cutter kennen mich schon. Ich muss immer Schokolade aus Deutschland mitbringen. Und ich kann nur sagen, diese Schneideräume zu besuchen und dort schon mal die Filme zu sehen, das ist auch schon wie ein eigener Film, weil natürlich gehe ich auch zu Offiziellen und dann bekommt man das dann eben auch mit. Dort kriege ich nicht die Hand geschüttelt, ich muss das Kopftuch natürlich anlassen. Dann bin ich aber auch wieder in privateren Räumen und dann könnte ich auch in Deutschland oder in Spanien in einem Schneideraum sitzen. Aber hin oder her, egal wo ich sitze, die Gastfreundschaft ist immer ganz toll. Es gibt immer Obst und es gibt immer ganz viele Nüsse und dann sehe ich da diese Filme und mache eben so eine kleine Vorauswahl und diese Vorauswahl bringe ich dann mit nach Berlin und zeige das dann hier eben den unterschiedlichen Sektionen. Da ist in diesem Jahr eben auch Jafar Panahi dabei. Er hat, wie ich schon erwähnte, Berufsverbot. Erklären Sie uns die Hintergründe. Wie ist dazu gekommen? Ja, es ist ja jetzt schon Jahre her. Er wurde verhaftet, weil er angeblich einen Film, einen Dokumentarfilm über die Grüne Revolution machen wollte. Man ist damals in seine Wohnung rein. Es waren auch noch andere Leute da. Die sind dann nach 2 Tagen rausgekommen. Er musste länger im Gefängnis sein. Er war auch in Einzelhaft. Und danach hat er diese Strafe bekommen, 20 Jahre Berufsverbot. Und eben 6 Jahre Gefängnis. Wie Sie haben es ja eben schon gesagt, das kann jederzeit vollstreckt werden. Und nun ist es aber so, dass wenn man in Iran Regisseur ist, gehört es auch dazu, von Anfang an zum Job mit dem Offiziellen zu reden, zu gucken, wie das mit der Zensurbehörde ist, wie weit man gehen kann und so. Also das gehört dazu und er weiß auch immer, welches Risiko er eingeht. Und es ist ja mittlerweile der 3. Film, den er gemacht hat, trotz Berufsverbot. This is not a film, der lief damals in Cannes, der spielte in seiner eigenen Wohnung. Da hat er die Drehbücher selbst nachgespielt, die er nicht machen darf. Er war dann auf einmal eine junge Frau und hat mit Tesafilm so einen Raum abgeschreckt. Und der nächste, Close Curtain, lief vor 2 Jahren auf der Berlinale, der spielte am Kaspischen Meer in einem Haus. Ja, und nun hat er sich selbst ins Taxi gesetzt und spielt einen Taxifahrer. Und im Taxi lassen sich ja gut diese kleinen Kameras einfach unterbringen. Und Taxifahrer ist ja gar nicht so fern vom Regisseur entfernt, ne? Der Taxifahrer lenkt das Geschehen und ein Regisseur auch. Ich finde es immer unglaublich, mit wie viel Witz und Chuzpe er dann doch seine Filme dreht und jetzt eben im Taxi, da steigen ständig Menschen ein und aus. Wie macht Panahi daraus eine Erzählung, einen Film? Ja, es ist ja so, also wenn ich im Iran bin, muss ich auch unheimlich viel Taxi fahren. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, deshalb sitzt man in den Taxis und in den Taxis ist es natürlich einfach so, dass das ganze Leben einsteigt, also ganz unterschiedliche Lebenshaltung, unterschiedliche Schichten, ganz schnell wird diskutiert und genau so macht das eben Panahi und es ist eben ganz interessant, das ist so ein hintersinniges Spiel mit Fiktion und Realität und wie er dann mit einem Satz oder einem Einschub dann doch die Leute so zur Diskussion bringt, dann kommt ein DVD-Dealer rein und der erkennt ihn natürlich und dann erzählen sie natürlich auch über das Kino und auch über Fernsehserien, dadurch steigt dann auch ein bisschen in die die Kinogeschichte mit ein. Dann gibt es ältere Damen, die Goldfische in einen Teich bringen wollen. Das ist so eine Tradition. Ja, und das Ganze, man spürt einfach Jafar Panahi an, dass es ihm große Freude gemacht hat. Und es ist natürlich auch ein schöner Beweis dafür, dass man mit minimalen Mitteln eine große Erzählung machen kann, weil es ist wirklich das pralle Leben, was dafür 80 Minuten ins Taxi steigt. Heute um 16 Uhr feierte seine Welturaufführung Taxi. Wenn wir jetzt auf die anderen Sektionen schauen, auch dort sind iranische Filme zu finden, unter anderem Atomic Heart, Mother im Forum. Atomar ist schon im Titel, ist der Film so provokant, wie der Titel es andeutet? Das kann man auf alle Fälle sagen. Es ist ja der alte Pink Floyd-Titel und wenn der Iran in den letzten Jahren durch die Schlagzeilen ging, natürlich dann wegen der ganzen Atomdebatte. Und dieser Film spielt auch weitgehend in einem Auto. Es sind zwei junge Frauen, die von einer Party zurückkommen und dort allerhand erleben. Und dass so viele Filme, eben wie jetzt auch Jafar Panahi und dieser Film im Auto spielen, hat einfach damit zu tun, dass viele Regisseure sagen, in den Wohnungen müssen die Frauen auf den Leinwänden Kopftücher tragen. Das machen sie ja beim wirklichen Leben natürlich nicht. Deshalb finden sie es verlogen, deshalb gehen sie lieber ins Auto. Gleichzeitig kann man sich im Auto durch den öffentlichen Raum bewegen, aber ist trotzdem im Privaten und unter sich. Und damit wird natürlich immer gespielt. Und was diese beiden Frauen da erleben, und ich finde das auch so lustig, wie hier die Zensur umgangen wird. Zum Beispiel Joints dürfen natürlich nicht geraucht werden, aber dann sind das so elektrische Zigarren. Und man kann sich vielleicht denken, ob es Joints sind oder nicht. Und es ist auch unheimlich schön, wie die diese ganzen Autoritäten, also die Polizei, die dann auch mal dazu steigt, einfach so hintersinnig hochnehmen. Und dann kriegt der Film aber auch was ganz Düsteres, Apokalyptisches, wird vielleicht auch zu einem Kommentar, was in Teheran gerade los ist und wie dieser Film diese Gratwanderung hinbekommt. Also ich kann nur sagen, ich bin auf die Diskussionen nach den Vorführungen im Forum jetzt schon ziemlich gespannt. Auch auf die der anderen Filme? Ja, es gibt noch einen unheimlich schönen Kurzfilm bei Generation. Ich meine, die Iraner machen einfach schöne Kinderfilme, das kennen wir. Das ist ein ganz einfach gezeichneter Film über einen Fisch, der vom Teller springt und sich wieder auf den Weg macht ins Meer. Das ist sehr schön und nett. Und der andere Film, Meiner Liebdown, der im Panorama läuft, das ist auch ein ganz interessanter Film. Jedes Jahr sieht man viele Frauenporträts, die unterdrückte Frau, gleichzeitig wieder die mutige Frau. Und hier ist es eine Frau aus der Mittelschicht, der es eigentlich ganz gut geht. Sie kriegt gerade einen Zweitwagen, die Kaffeemaschine, die große amerikanische Küche, die sind sehr beliebt, diese Thekenküchen und, die riesen Kühlschränke. Aber im Grunde ist der Film Angriff auf die Mittelschicht, die sich so darauf versteift hat, diese ganzen Konsumgüter anzusammeln und darüber aber auch das Land vielleicht vergessen hat, was sich in dem Land los alles tut. Und bei der Frau ist es einfach so, die wird dadurch auch nicht glücklicher und wird immer depressiver. Und dann fängt sie eine kleine Revolte an. Und diese Revolte ist ziemlich anarchistisch, was diese Frau alles machen wird, um sich gegen ihr Schicksal zu wehren. Anke Lewicke, heute als Delegierte der Berlinale für den Iran hier im Kompressor. Vielen Dank.